zum Tag der Sonne veröffentlichten die bangladesische Zeitung Dainik Prabhat, die kuwaitische Kuwait Times und die senegalesische Le Populaire die Beiträge über die großen Verdienste von Genossen Kim Il-sung. In den Beiträgen betonten sie, Präsident Kim Il-sung, Bahnbrecher und Pionier der Epoche der Souveränität, der die Juche-Ideologie begründet und den Weg der Menschheit erhellt habe, habe sein ganzes Leben lang das Banner des Anti-Imperialismus und der Souveränität hochgehalten und die Sache für Souveränität der Menschheit geleitet. Er sei ein hervorragender Geront der Weltpolitik gewesen. Präsident Kim Il-sung, ein großer heiliger Mann, der mit seiner edlen Menschenliebe und Tugend die Welt bewirkt habe, lebe im Herzen der Menschheit fort.